Lektion 3 im Alltag. Wann haben wir Mediothek? Dienstags und mittwochs. Haben wir am Dienstag einen Test? Nein, am Freitag, nicht am Dienstag. Wie oft haben wir PC-Übungen? 2-mal pro Woche. Und wie lange dauert die Kaffeepause?